Abschnitt 29 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Burton. Der Seehund. Weiße Nordseedünen in der brennenden Stille des Mittags. Träge und einsam ruht das Meer, wirft nur wie im Schlaf einmal eine rauschende Welle gegen den Sand. In breitem Geflimmer liegt das Licht über dem Gewässer bis an den Horizont, wo zwei Segler regungslos stehen. Das ist die Meereswüste der großen Amphitrite, der alles Getier des Abgrunds gehorcht und alles Rätsel der gläsernen Tiefe. Und wirklich taucht es da auf vor mir, aus der Flut wie Menschenantlitz, dass ich erschrecke. Ein runder Kopf, ein Seehund, der mich anblickt mit den Augen der Einsamkeit. Ich sitze ganz still und wage nicht zu atmen und hoffe, der Bruder wird näher kommen und alte Freundschaft erneuern. Er aber wendet mir den Rücken, spielt wohlig mit der blauen Flut, als sei ich nicht da und taucht gelassen unter. Bin ich eurer Einsamkeit nicht mehr wert? Bin ich Auswurf ekelhafter Städte meiner Herren nicht mehr wert und ihrer Meeresstille? Einst aber... Ende von Abschnitt 29, gelesen von Jesse, Dessau-Roßlau, im August 2024.